Bitte schön. Okay, danke. Ah, die bekannte Frau Doktorin, hallo. Ja, hallo, guten Abend. Guten Abend, wir kennen uns doch. Ja. Sie haben wieder Dienst. Entschuldigung. Haben Sie heute wieder Dienst? Ja, ich bin heute wieder Dienst. Sie sind Im heute wieder Dienst. hier. Ja, leider, Frau Doktor, ich musste halt heute schon wieder kommen. Tut mir leid, Sie sehen, ich habe auch einige Sorgen und Probleme. Ja. Was führt Sie uns? Ach, Herr Doktor, ich habe eigentlich mehrere Baustellen. Ich weiß gar nicht, was ich Ihnen jetzt alles genau sagen soll, mit welchem ich anfangen soll. Aber ich überlege gerade, was könnte man denn heute anbieten. Ja, gut. Ich glaube, mein jetziges Problem, was mir Sorgen bereitet, ist eher mein rechtes Bein. Ihr rechtes Bein. Ja. Was ist mit Ihrem rechtes Bein passiert? Ich habe seit einigen Tagen, merke ich, dass ich so Kribbeln, Schmerzen, Brennen habe. Das strahlt manchmal von der Hüfte aus bis in den Fuß. Und manchmal ist es eher unterhalb vom Knie. Es ist immer sehr unterschiedlich. Und jetzt werden aber die Schmerzen immer mehr. Ja, bevor über Ihre Schmerzen notizen, können wir wieder Ihre allgemeine Daten wiederholen. Können Sie mir bitte Ihren Nachnamen, Vornamen sagen? Meinen Namen vergessen, Frau Doktor. Das haben Sie doch alles notiert in letzter Woche. Ich habe meinen Namen vergessen. Jetzt muss ich noch mal überlegen. Also, mein Name ist Herr Friedrich Sich Heinemann. Heinemann. Heinemann. Mit Heine Doppel-N am und Ende. Doppel-N am Ende, ja. Okay, Herr Heinemann, können Sie mir bitte sagen, wie alt Sie sind? Ich bin 63 Jahre alt. 63 Jahre alt. Und können Sie mir bitte wieder verraten, wie groß Sie sind und wie viel Sie wiegen? Ich bin circa 1,76 Meter 76, und ich wiege circa ja, 85 Kilo. 85 Kilo. Ja, danke. Wann sind Sie genau geboren? Ich bin geboren am 10. Februar 10. Februar. 1956. 56. Okay, danke. Und ja, Sie haben mir gesagt, dass Sie Schmerzen am rechten Bein haben. Ja. Seit wann haben Sie diese Schmerzen? Also ich merke es seit 2, 3 Wochen. Es Seit kam 2 Wochen. zwei, drei. Genau, es kommt immer wieder, aber jetzt ist es fast anhaltend. Ja. Haben die Schmerzen langsam oder plötzlich begonnen? Die haben eher ein bisschen langsam angefangen, sind aber jetzt seit 2 Tagen sehr verstärkt. Stärker geworden, ja. Ja, genau. Sind die Schmerzen dauerhaft da? Oder gehen sie auch Nein, wieder? die kommen und gehen. Ich kann es auch nicht genau zuordnen, was es ist. Deswegen bin ich zu Ihnen gekommen. Also manchmal kommen sie plötzlich. Ich bekomme dann kalte Füße. Und das ganze Bein tut dann weh, ganz plötzlich. Und wenn ich dann ein bisschen warte oder meine Füße etwas bewege, dann wird es wieder etwas besser. Und manchmal ist das so, dass wenn ich arbeite auf der Baustelle, ich bin Handwerker, dann zieht der Schmerz vom Rücken, von der Hüfte, wie ein Strom von oben nach unten. Das Bein ist dann manchmal warm, manchmal brennt das. Haben Sie Kribbelgefühl? Auch ja. Aha. Hatten Sie früher ähnliche Beschwerden? Ja, vor 10 Jahren hatte ich mal einen Bandscheibenvorfall beim Orthopäden. Und da meinte dieser Orthopäde, das ist ein leichter Bandscheibenvorfall und ich brauche kein OP. Damals hatte ich Krankengymnastik gemacht und es ist besser geworden. Aber diesmal mache ich die gleichen Übungen, aber es hilft nichts. Ich nehme Schmerztabletten, aber Sie haben das auch wirkt nicht. probiert, diese Übungen wieder zu machen. Ja, genau. Es hat aber nicht geholfen. Nein, im Gegenteil, es wird sogar schlimmer. Sie haben auch Schmerztablette eingenommen. Ja, ich meine, also bei mir helfen die Ibuprofen wirken eigentlich sehr gut. Aber Wie viel diesmal, Milligramm? meistens nehme ich die 600 Milligramm. Wie viel Mal am Tag? Also 2 bis 3 Stück nehme ich sie schon. Okay. Haben Sie etwas Verbesserung gebracht oder hat nichts geholfen? Ja, das wird natürlich schon ein bisschen besser, aber ganz weg gehen die Schmerzen nicht. Können Sie mir bitte sagen, wie stark Ihre Schmerzen sind auf einer Skala von 1 bis 10? Also jetzt in den letzten Tagen, zeitweise schon bis 6, 7, würde ich sagen, ja. 6, 7. Gibt es einen bestimmten Auslöser für diese Schmerzen, wissen Sie? Oder? Kann ich nicht sagen. Also ich, wie schon vorhin gesagt, manchmal kommt es spontan von alleine. Manchmal bin ich mich, wenn ich laufe und mich bewege. Und was mir jetzt zusätzlich auffällt seit einigen Tagen ist, wenn ich normal laufe, so nach 50 Metern, bekomme ich so Schmerzen auch in den Waden, in den Füßen und in den Waden. Nach der 50 Meter Ja, Strecke. genau, da muss ich kurz warten. Und dann lässt es nach und ich kann dann wieder weitergehen. Können wir sagen, dass diese Schmerzen belastungabhängig sind? Bei Belastung ist es sicherlich mehr, das stimmt ja. Ja, haben Sie auch in der Nacht diese Schmerzen? Zum Teil ja, also beim Liegen schlimmer, aber es gibt auch Nächte, da lässt es etwas nach, ja. Aber ich muss immer wieder meine Position ändern, ja. Normalerweise liege ich gerne auf der rechten Seite, aber muss dann immer wieder aufstehen, ein bisschen laufen oder mich drehen, auf den Rücken legen. Das ist immer sehr. Oder müssen Sie wegen dieser Schmerzen aufwachen? Einmal ja. Ja. Ja. Strahlen die an den Rücken? Nein. Nein, Nein. keine Es Strahlung. kommt eher so von Lendenwirbelbereich, vom Rücken in das Bein, denke ich. Haben Sie einen Unfall gehabt? Nein. Nein, Unfall hatte ich keinen, nein. Okay, gibt es in diesem Bereich eine Schwellung oder Rötung? In welchem Bereich? Am Bein? Ja, am Bein. Also ist mir nicht aufgefallen, nein. Ist es eher am Oberschenkel oder Unterschenkel? Die Schmerzen? Ja. Es ist sehr unterschiedlich. Mal ist es mehr im Oberschenkelbereich und manchmal, wie ich sagte, ist es, wenn ich laufe, ist es mehr im Bereich der Füße und der Unterschenkel. Ja, Herr Heinemann, ich würde gerne ein paar Fragen über Ihre allgemeine Gesundheit stellen. Gerne. Haben Sie Fieber in der Zeit? Nein, Fieber habe ich jetzt nicht gehabt, nein. Wie ist Ihr Appetit? Haben Sie in letzter Zeit abgenommen oder zugenommen? Nein, also der Appetit ist gut. Ich würde gerne ein bisschen abnehmen, aber ich habe eigentlich nicht abgenommen. Ja. Können Sie durchschlafen oder haben Sie Probleme mit Einschlafen? Also im Wesentlichen geht es schon, kann ich relativ gut durchschlafen. Mhm. Wenn ich mal sehr viel gearbeitet habe, dann ist es manchmal schwierig, aber eigentlich kann ich gut durchschlafen. Ja. Ja. Ich glaube, Sie haben viele körperliche Belastung am Arbeitsplatz. Ja, also manchmal ist es schon schwierig. Ich bin der Handwerker, das heißt, ich arbeite oft in den Baustellen und dann ist es manchmal hektisch oder ist es manchmal kalt oder manchmal muss man auch mal so einen schweren Sack Zement mal tragen oder man hat eine komische Haltung beim Reparieren oder Arbeiten. Dann, ja, ist es manchmal heftig, ja. Ja, ist es Ihnen aufgefallen, dass Sie diese Schmerzen nachdem eine zum Beispiel schwierige Sack halten? Kann ich jetzt nicht sagen, weil wenn ich arbeite, dann merke ich das nicht. Aber ich versuche natürlich in letzter Zeit auch keine schweren Säcke oder keine schweren Sachen zu tragen. Ja. Wie sieht es mit Ihrem Verdauungssystem? Haben Sie Probleme mit dem Essen? Nein, habe ich nicht. Ich habe guten Appetit. Meine Frau kocht auch sehr gut. Von daher kann ich eigentlich relativ gut essen und trinken. Ja. Gut. Sie haben kein Problem mit dem Stuhlgang beim Lassen? Nein, das klappt bisher ganz gut. Okay. Herr Heinemann, leiden Sie an chronischen Erkrankungen? Ja, also ich hatte vor circa 10 Jahren mal einen Herzinfarkt. Damals habe ich 2 Stents bekommen und nehme entsprechend auch Medikamente. Ich bin regelmäßig auch beim Kardiologen in Behandlung. Ich habe einen leichten Blutdruck, der ist aber gut behandelt. Da habe ich bisher überhaupt keine Probleme. Und der Cholesterin sei wohl hoch, hat mein Hausarzt immer gesagt. Da nehme ich Medikamente, aber wahrscheinlich also ist es wohl nicht gut eingestellt und ich muss es nochmal kontrollieren lassen. Ja, Sie meinen, Sie waren erhöht an Ihrem letzten... Ja, bei der letzten Kontrolle waren die Cholesterinwerte erhöht, das stimmt ja. Welche Medikamente nehmen Sie ein gegen Ihren Blutdruck? Da habe ich die, wie heißt sie nochmal? Ich hatte früher Ramipril, das habe ich aber nicht so gut getragen. Da habe ich immer so Husten drauf gehabt. Ja. Da hat mein Hausarzt die geändert. Die heißen jetzt, glaube ich, Candesartan. Candesartan. Wie viel Milligramm wissen Sie? Ich glaube, das sind 8 Milligramm, meine ich. 8 Milligramm. Ja, Simvastatin, Atorvastatin, welche Medikamente nehmen Sie Ach so, ja, da hatte ich hatte früher Simvastatin, da haben Sie recht. Und später hat es der Hausarzt wieder umgestellt, weil ich so ein bisschen Muskelschmerzen hatte. Ich nehme jetzt Rosuvastatin oder so ähnlich. Ja, Rosuvastatin. 10 Milligramm sind das, glaube ich. Und ich nehme natürlich Aspirin, ja. Ja, Aspirin. Nehmen Sie nur Aspirin 100 Milligramm. Andere Ja. Blutverdünner nehmen Sie auch? Nein, nur Aspirin. Okay. Sind die alle Medikamente, die Sie einnehmen? Also regelmäßige Medikamente, ja, mehr habe ich jetzt. Wie gesagt, manchmal habe ich auch Ibuprofen, die zwingende Schmerzen in letzter Zeit. Und dann bekomme ich so Magenschmerzen. Daher nehme ich auch etwas gegen den Magen, einen Magenschutz. Magenschutztablette, Pantoprazol. Ich glaube, so heißen die ja. Okay. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Letzte Zeit heißt, also ich war im letzten Sommer, war ich im Urlaub in der Türkei. Aber ansonsten, nein. Okay. Herr Heinemann, sind Sie vollständig geimpft? Ja, Ja. also achtet mein Hausarzt sehr darauf. Ich bin auch jetzt wegen Corona geboostert. Ja, sehr gut. Meine Impfungen. Da ist alles komplett. Sehr gut. Ich benötige noch ein paar Informationen über Ihre Gewohnheiten. Rauchen Sie? Nein, seit 30 Jahren schon nicht mehr. Ich habe früher mal gern geraucht. Aber habt es dann aufgehört? Seit 30 Jahren Mhm. nicht. Okay. Sie haben aber früher geraucht. Wie Ja. lange haben Sie früher geraucht? Also über 10 Jahre, glaube ich, ja. Wie viel Packung am Tag? Och, das war viel. Da hatte ich fast jeden Tag 2 Packungen Zigaretten geraucht. Sie haben sehr gut geschafft. Auch sehr schnell. Also wir hatten Ja. halt viel Arbeit, viel Stress. Ja, Sie haben recht. Trinken Sie Alkohol? Ab und zu mal ja, so ein Gläschen Wein am Abend. Jeden Abend? Also wenn ich ehrlich bin, ja. Trinken Sie nur Wein oder am Wochenende trinken Sie andere? Also ich trinke überwiegend Rotwein, ja. Okay. Herr Hahnemann, bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich, das ist eine Routinefrage. Haben Sie Kontakt mit den Drogen? Mit Drogen? Ja. Also meine größte Droge ist Käse. Ich liebe Käse. Käse, aber also so andere Drogen habe ich nicht, nein. Okay, kein Kontakt. Okay. Gibt es in Ihrer Familie wichtige Krankheiten, von denen ich wissen sollte? In der Wie Familie. Krebs? Ja. Wüsste ich jetzt nicht. Nein, also meine Mutter war schon sehr alt, als sie verstorben ist. Ich glaube, sie hat wahrscheinlich einen Schlaganfall gehabt, aber ansonsten, nee, weiß ich jetzt nicht. Ist alles okay. Okay. Ihre Mutter ist an Schlaganfall gestorben. Wie alt war sie? War 85 Jahre alt. 85. Und ihr Vater? Mein Vater lebt noch. Lebt im Dorf. Ist noch relativ rüstig. Der ist fast 90. Also, dem geht's gut. Ja, hat er auch Bluthochdruck? Soweit ich weiß, nimmt er überhaupt keine Medikamente. Also, Okay. also einen kleinen Bauernhof und kommt alleine zurecht. Sehr gut. Haben Sie Geschwister? Bitte? Geschwister? Haben Sie? Ich habe noch 2 Schwestern, ja. Sind Sie gesund? Die sind gesund, ja. Wobei die eine meinte, ihre Zuckerwerte seien wohl etwas erhöht, hat der Hausarzt gesagt. Das soll sie jetzt beobachten. Aber sonst hat sie eigentlich keine Medikamente, soweit ich weiß. Ich habe jetzt nicht so viel Kontakt zu meiner Schwester. Ich weiß nicht genau, aber. Okay, ich verstehe. Herr Heinemann, wie ist Ihr Familienstand? Ich bin verheiratet, lebe mit meiner Frau zusammen. Ja. Haben Sie Kinder? Ja, wir haben 4 Kinder. 4 Kinder, sehr gut. Sind die alle gesund? Ja, glücklicherweise sind die bisher immer noch alle ganz gesund, ja. Und Sie sind Handwerker von Beruf? Ja. Seit wann sind Sie Handwerker? Auch seit meiner Kindheit. Also den Beruf von meinem Vater übernommen. Der hat mir das beigebracht. Ich war zuerst Schreiner und dann habe dann ein bisschen Elektrikerberuf gemacht und mache auch Wasserinstallation, also alles, was zu einer Baustelle gehört. Ja, Sie haben nur 2 Jahre zur Rente. Ja, aber soweit es geht, möchte ich schon noch weiterarbeiten. Ja. Sehr gut. Ja, Herr Heinemann, haben Sie noch weitere Beschwerden, die begleiten? An sich jetzt nicht, nein, das sind jetzt im Moment meine Hauptsorgen. Gut, ich habe aber mal Rückenschmerzen oder jetzt in der Pollenzeit merke ich, dass wieder mein allergisches Asthma kommt. Da habe ich aber ein Spray, das hilft mir eigentlich ganz gut. Welches Spray nehmen Sie? Wissen Sie den Namen? Och, das ist so ein kleines Spray mit so einem blauen Deckel. Ich glaube, das heißt irgendwie Salbohexal oder so ähnlich. Okay. Und ansonsten wäre ich froh, wenn man jetzt die Schmerzen, die ich jetzt habe, behandeln könnte. Aber Sie sind eine gute Ärztin. Ich weiß ja, dass ich bei Ihnen in guten Händen bin. Ja, ich hoffe, wir können das zusammen lösen, dieses Problem. Ja, ja, danke. Noch ein Punkt bitte. Hätten Sie Allergien? Also das sind Pollenallergien, ja. Aha, außer diese Allergien, hätten Sie gegen Medikamente oder Verträglichkeit? Ja. Bis auf, dass ich halt dieses Ramipril, diese Blutdrucktablette, die habe ich nicht so gut vertragen, aber ansonsten Allergien auf andere Tabletten habe ich jetzt nicht. Okay, gut. Ja, Herr Heinemann, ich bin fertig mit meinen Fragen. Jetzt werde ich Sie körperlich untersuchen. Danach werde ich Röntgenaufnahme veranlassen. Okay. Und dann, wenn es erforderlich ist, werde ich auch eine Ultraschalluntersuchung mit Ihnen durchführen. Werden wir besprechen, wieder über Ihre Beschwerden. Okay? Wunderbar, vielen Dank. Dann freue ich mich und hoffe, dass Sie bald eine Lösung finden. Und die ja, okay, ich hoffe auch. Bekommen. Vielen Dank. Dankeschön auch. Sehr gut, Frau Doktor. Das war jetzt ein bisschen bewusst kompliziert gemacht, ein bisschen schwierig. Mehrzeitig. Ja, ja. Okay. Ja. Wollen Sie gleich eine Übergabe machen oder brauchen Sie noch 1-2 Minuten? Ich brauche 1-2 Minuten. Okay. Haben die Kolleginnen und Kollegen in der Zwischenzeit noch Fragen? Keine Frage, alles gut. Alles haben Sie gut verstanden. Sehr gut. Die Teilnahme heute Abend ist aber sehr gut. Das freut mich. 26 Ärztinnen und Ärzte. Jetzt, lieber Host, haben Sie noch Fragen? Ja, ich kann anfangen. Ja, okay, dann machen wir weiter. Ja, guten Tag, Herr Oberst. Ich habe eine neue Patientin aufgenommen und würde gerne diesen Patienten Ihnen vorstellen. Hätten Sie kurze Ah, Zeit für mich? natürlich, bitteschön, was haben Sie denn da für einen Fall? Dankeschön. Herr Friedrich Heinemann ist ein 63-jähriger Patient, der sich bei uns wegen Schmerzen an ihrem rechten Bein Seinem vor Recht. Nicht Ihre, an seinem rechten Bein. einem rechten Bein vorgestellt hat. Er hat seit 2, 3 Wochen diesen Schmerzen. Der Patient hat berichtet, dass Schmerzen kommen von der Hüfte und strahlen bis in den Fuß. Die Schmerzen haben langsam begonnen, langsam bekommen. Der Patient berichtet, dass er außerdem Dysästhesie und Paresthesie habe und seine Schmerzen belastungsabhängig sind. Außerdem hat der Patient erwähnt, dass er nach dem 50 Meter Strecke außerdem hat der Patient berichtet, dass er nach dem 50 Meter Strecke laufen seine Schmerzen verschlimmern sich. Ja, wo sind da die Schmerzen? Auch am Bein oder am Fuß, an der Wade? An der Wade. Mhm. An der Wade. Er hat seine Schmerzen auf der Skala mit 6 und 7 bewertet. Mhm. Der Patient hat mitgeteilt, dass er vor 10 Jahren Diskusprolapsus hatte. Damals hat er Krankengymnastik gemacht und nach diesem Krankengymnastik Physiotherapie sind seine Schmerzen besser geworden. Deswegen Wo war dieser Prolaps? In welcher Höhe? ja, er hat nicht erwähnt und habe ja auch nicht gefragt. LWS. Deswegen hat er dieses Mal auch diese Übungen ausprobiert, aber er hat gesagt, dass sie haben nicht geholfen. Der Patient hat auch 2, 3 Mal am Tag Ibuprofen eingenommen, aber er hat berichtet, dass diese Einnahme hat auch ihm nicht geholfen hat. Ja, der Patient ist Handwerker von Beruf. Und deswegen hat er, können wir sagen, starke Arbeit. Er muss am Arbeitsplatz viele schwere Dinge halten und tragen. Ja. Halten und tragen. Ha. Der Patient berichtet, dass er auch in der Nacht Schmerzen hat, aber seine Position zu verändern hat ihm ein bisschen Verbesserung gebracht. Okay. Als Vorerkrankungen hat er vor 10 Jahren erlittene Herzinfarkt und er hat 2 Stent bekommen. Der Patient hat außerdem arterielle Hypertonie und Hyperlipidämie. Sein Jawohl. Hyperlipidämie ist nicht medikamentös eingestellt. Nee, er hat seine Hyperlipidämie ist medikamentös eingestellt, aber schlecht eingestellt. Aber schlecht eingestellt. Seine Werte sind immer noch erhöht. Er nimmt gegen sein arterielle Hypertonie Candesartan 8 Milligramm ein, Aspirin 100 Milligramm und Rosuvastatin 10 Milligramm. Und Ibuprofen beim Bedarf. Ibuprofen und Pantoprazol beim Bedarf. Er ist in letzter Zeit im Ausland in Türkei gewesen. Er ist gegen Corona dreimal geimpft. In der Familienanamnes ist es erwähnt wird, dass sein Vater an Schlaganfall gestorben ist. Seine Mutter an Schlaganfall gestorben ist. Sein Vater lebt noch und er hat keine chronischen Krankheiten. Er hat zwei Schwestern. Eine Schwester hat Diabetes mellitus, die andere ist gesund. Herr Heinemann ist verheiratet und hat vier Kinder. Sie sind gesund. Er ist, ja, wie ich gesagt habe, Handwerker von Beruf. Abgesehen von diesen Beinschmerzen, er hat außerdem Rückenschmerzen. Aber diese können ja berufsbedingt sein. Er hat allergisches Asthma und wenn er diese asthmatische Beschwerden hat, er nimmt Hexalspray. Hexalspray, haben Sie gesagt? Salbuhexal. Salbuhexal. Das ist das Salbutamol. Salbutamol. keine Allergien sind bei den Patienten bekannt. Sehr gut. Okay. Ja. Ach, was ist jetzt Ihre Diagnose, Frau Kollegin? Ja. Anhand anamnestischer Angaben vermute ich bei den Patienten Bandscheibenvorfall, Diskusprolapsus, dafür Dysästhesie am Bein, Dysästhesie, Parästhesie, heftige Schmerzen am Bein sprechen. Okay, ja. Also Sie meinen, er hat eine Lumboischialgie. Eine Lumboischialgie. Und diese Lumboischialgie könnte natürlich durch einen Wandscheibenvorfall oder einen Prolaps bleiben. Ja, okay. Ja, okay. Was noch? War das? Er hat aber außerdem erwähnt, dass er Wadenschmerzen hat. Ja. Das lässt uns außerdem PAVK denken. An PAVK denken, genau, an sehr PAVK gut. Denken. Sehr gut. Gut, also gute Verdachtsdiagnose. Würde ich Ihnen zustimmen. Genau, also das war genau das, was ich auch geschildert habe. Sehr gut. Also, erste Diagnose ist wahrscheinlich eine Lumboischialgie, das ist dieses Symptom, die Schmerzen, resultierend von einem Bandscheibenvorfall. Was machen Sie da für eine Untersuchung? Eine Untersuchung. Ich bestätige, ob es ein Bandscheibenvorfall ist oder nicht. Ja, Welche Diagnostik? Was brauchen Sie, um einen Bandscheibenvorfall festzustellen? Sie sind nochmal Allgemeinmedizinerin, oder? Ich bin Anästhesistin. Oh, dann müssen Sie es wissen. Sie machen ja auch Schmerztherapie. Ja, aber ich habe nicht. Wer hilft der Frau Kollegin? Welche Diagnostik brauchen wir, um einen Bandscheibenvorfall festzustellen? Ja, es ist eine Untersuchungsmethode, die ich genau nicht an mich erinnern kann. Welche Diagnostik muss ich machen? Was brauche ich, um einen Bandscheiben? Die Kollegen helfen. Ja, jetzt, da kommst du. Was brauche ich? Dr. Ja, Emre. Körperliche Untersuchungsmethode haben wir diese beiden. Ja, das haben wir schon gemacht. Aber eine Bildgebung brauchen wir doch. Ja, natürlich MRT-Untersuchung. Ah, natürlich. War wahrscheinlich zu einfach. Ich versuche diese Untersuchung, körperliche Untersuchung. Muss nicht immer kompliziert. Also natürlich, genau. Sie können eigentlich mit einem MRT, klar, mhm, einen Bandscheibenvorfall natürlich sehen, richtig. Ja. Ja gut, wie stellen Sie eine PAVK fest? Ja, PAVK, um PAVK zu feststellen, ja, als körperliche Untersuchung, Peyer zeichnen, und Hoffmann zeichnen. Hoffmann zeichnen, ja, okay, genau. Oder ganz einfach, wir tasten den Puls am Fuß, dorsalis pedis. Keine tastbaren Pulse, kalte Füße. Oder Sie machen dann einen Duplex der Beingehörigen. Oder eine Angiografie der Beinarterien. Und dann sehen Sie das auch. Wahrscheinlich hat der Patient eine PAVK, denn er hat ja schon eine vorbestehende KHK, eine koronare Herzerkrankung, weil er einen Herzinfarkt hatte. Er hat ja erwähnt, dass sein Cholesterin schlecht eingestellt ist. Dann ist die Wahrscheinlichkeit schon groß, dass er jetzt auch eine PAVK hat, das zufällig mit seiner Lungenischalgie zusammenfällt. Mhm. Also zwei Erkrankungen gleichzeitig. Mhm. Sehr gut. Das war schön. Sie sind nicht reingefallen. Ich wollte Sie ein bisschen austricksen. Lumbo-Ischalgie plus PAVK. Die Kollegen haben dann gute Hinweise gegeben. Man spricht von einer Claudio-Catio-Intermittenz. Mhm. Dann gibt es die verschiedenen Stufen. PAVK, Stadium 1, 2, 3, Fontaine und so weiter. Das haben wir ja schon mal gemacht. Da haben die Kollegen schon eine schöne Liste gehabt. Und ja, sehr gut. Letzte Frage. Was macht man denn, wenn jetzt ein Gefäßverschluss oder ich sag mal eine hochgradige Stenose bei der PAVK im Bereich der Arteria poplitea oder Arteria femoralis festgestellt werden. Was kann man da machen, außer Aspirin? Außer Aspirin, Heparin. Ja, okay. Aha, ja, am Anfang Heparin, Bolus, 5000 Einheiten. Und bis PT-Werte ein-, zweifach oder zweifach erhöht ist, eine Infusion, Heparin-Infusion müssen wir verabreichen. Okay, aber ansonsten? PTCA, ja, PTCA. Ein Stent, genau. Eine Sehr gut, wunderbar. Das war gut. Und haben die anderen Kollegen, die haben immer schöne Tipps gegeben. Die Gruppe ist sehr gut, geben immer mit Fragen und anderen Sachen gute Hinweise. Haben die Kolleginnen noch und Kollegen Fragen? Keine Fragen. Gut. Dann können wir heute dann aufhören und